Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hey Thomas. Hallo Pia. Wie ich das Konzept vor circa 2 Tagen für den heutigen Podcast erstellt habe, das war irgendwie viel tragisch, weil ich war selber sehr beschwipst. Das ist ja komisch. Das ist ja eine Parallelen im Universum, dass man über ein Konzept schreibt und dabei selber den Zustand erreicht des Betrunkenseins, und das ist eigentlich eine gute Einleitung. Ja, das stimmt. Es war aber wirklich nur ein 1/8 Liter Wein zuerst. Also ein 8 Liter Wein? Nein, ein Achtel. Ein Achtel Liter Wein. Ja. Mein 8 Liter Wein. Es ist mal quasi so, dass ich mich auf das Thema einstimme. Nein, ich bin dazu gekommen. Ich bin auch gefragt worden, ob ich einen Wein möchte. Mhm. Zuerst habe ich nur einiges zum Arbeiten gehabt und dann war das so richtige Belohnungsnipper. Da spürt man es dann gleich. Oder? Total. Das kennt man. Aber du darfst sagen, um was es heute geht. Alkohol mit dem Beititel, die unnötigste, aber berauschendste Energiezufuhr. Das ist mir einfach spontan dazu eingefallen. Ja, das ist cool. Die irgendwie. Kalorien, die man dadurch auch zu sich nimmt. Ja. Was verbindest du so mit dem Alkohol? Nicht viel, weil ich mich nicht dran erinnern kann. Das stimmt gar nicht. Du trinkst gar nicht so viel, dass du jedes Mal einen Filmriss hast. Nein, ich verbinde mit dem Alkohol Entspannung, Geselligkeit, Realitätsflucht. Ja, ich bin ehrlich gesagt eh schon ziemlich gespannt, weil ich habe nämlich wissenschaftliche Parameter ausgesucht, wo man nämlich die verschiedenen Trinktypen außerfindet, und ich bin da sehr froh darüber, dass ich heute endlich einmal deinen Trinktyp kennenlerne. Bist du mehr der Epsilon oder der Alpha-Typ? Es geht hier nicht um mich. Nein. Also was, von uns beiden. Was verbindet die denn mit dem Trinken? Was mich mit dem Trinken verbindet? Also erstens natürlich die gesellschaftlich korrekte Antwort darauf: Ich bin ein Genusstrinker. Mhm. Und Wirkungstränke auch? Ja, schon zeitweise. Stressvermeidung geht bei mir aber gar nicht so mehr um die Stressvermeidung. Ich bemerke aber manchmal, dass Bier mich beruhigt. Aber eigentlich geht es mir. Der Hopfen. Ja, aber Hopfen-Tee wirkt nicht. Also es ist wirklich diese Kombination drinnen. Aber es geht eigentlich wirklich darum, dass ich ganz gerne mal ein Bier trinke, aber so häufig. Und seitdem ich nicht mehr als Barkeeperin arbeite, ja auch ganz gerne mal einen Gin Tonic. Mhm. Aber ich meine, bei einem Gin Tonic, da kann ich auch gleich Tonic Water trinken, weil da habe ich im Grunde eh nichts von dem bisschen Gin, der da drinnen ist, vom Geschmack her. So zumindest dieser in unserem Lieblingsetablissement zubereiten. Naja, da müssen wir mal das Gin Chiller ausprobieren. Ups, Schleichwerbung. Das ist doch ein Tierort. Ja, aber so heißt die neue Bar in der Altstadt in Linz. Ja, die war statt dem Burnside und dann war es der Köller und jetzt ist dieses Chinchilla. Wirklich? Ja. Also ehrlich gesagt, diese Gentrifizierung von der Altstadt in Linz. Ich war noch nicht drinnen, ich kann es nicht sagen, ob es das gentrifiziert ist, aber anscheinend gibt es billigen Gin. Gentrifiziert. Ist das da, wenn man so in den Hügel geht? Genau. Da bei der Badgasse rein? Richtig, neben einem ehemaligen Roten Krebs ist das. Also, ein bisschen weiter offen. Kurze Schweigesekunde für den Roten Krebs. Das war echt so ein ziemliches abgefucktes Beißel in Linz. Wie warst du da oft drin? Wie oft warst du betrunken im Roten Krebs? Immer? Immer. Ich war nie nüchtern da drinnen, das kann man echt sagen. Aber hast du jetzt das Gefühl, dass der also wenn du jetzt alkoholisiert bist, dass das dein Essverhalten in dem Moment verändert? Ja, ich ist weniger. Wirklich? Mhm. Ja, weil ich bin genau der gegensätzliche Typ. Mhm. Kennst du mich, wenn wir mal gemeinsam unterwegs sind und ich ein bisschen beschwipst bin? Was sage ich dann? Ja, mal was essen. Ich bin Falafeltüre. Ja, das gibt es bei mir auch, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel am Nachmittag beim Sport ein Bier trinke, dann ist ich tendenziell weniger, weil ich halt das sogenannte Additionsalkoholismus betreibe, oder wie man das nennt. Ja, ich sage das gerade in meinen Aufzeichnungen. Das passt nämlich gerade ziemlich geil. Genau, es gibt Menschen nämlich, so wie ich es eine bin, ja? Die bei geringen Mengen... Ja, gering, also die trinken zwar nur geringe Mengen an Alkohol, Addition, ja. Aber in der Regel werden diese in Kombination mit einer Mahlzeit aufgenommen. Das heißt, der Energiegehalt von der Mahlzeit ist gleich, aber zusätzlich Addition, wissen wir schon, das ist das gute alte Plusrechnen, der kommt dann nur drauf. Mhm. Und das zeugt dann eher mehr davon, dass man zunimmt, als wie diejenigen Trinker, die zu einer sehr hohen Zufuhr einer Alkoholmenge neigen, ja. Die nehmen den meist unabhängig von der Nahrungsaufnahme zu sich und die ersetzen damit eben andere Nährstoffe, also anderen Mahlzeiten. Denn man darf nicht vergessen, zwei Bier sind ein Essen. Voll. Und da hat man den Unterschied zwischen Alkoholaddition oder der Alkoholsubstitution. Dankeschön, Bier. Sehr schön gesagt. Voll, habe ich mir nämlich auch gedacht, Alkohol, Addition oder Substitution, das beschreibt eigentlich das alles perfekt. Weil zum Beispiel mit 2 Liter Wein, den ich durchaus einmal Personen, wenn sie den ganzen Tag unterwegs sind, so in unserem gemeinsamen Freundeskreis zu sich nehmen, das ist der Energiebedarf von einem Menschen. Der ganze vom ganzen Tag? Voll. Je nachdem, was du machst. Ja, der durchschnittliche Energiebedarf, der liegt ja so bei 2000 Kilokalorien. Was macht man da so? Nicht viel den ganzen Tag Büro sitzen, oder? Nein, das ist so, das ist, zum Beispiel ich habe einen durchschnittlichen Energiebedarf, also so Frauen, mit meiner Körpergröße und mit dem, was ich so mache, wenn ich jetzt einmal also Normalsport mache und nicht so meine 1000 Kalorien auf dem Hometrainer habe, weil ich so hohe Stresspegel habe, dann habe ich ca. so 1800 Energiebedarf. Du bist wahrscheinlich drüber, so bei 2500, 2700 bei deiner großen Körpergröße. Und ich meine, du tust ja einiges, du bist ja sehr aktiv. Aber das heißt, 2 Liter Wein haben wie viel Kalorien? Ja, es kommt ganz drauf an, eben wie ist der. Das kommt halt drauf an. Also 1 Gramm Alkohol hat 7 Kilokalorien. Zum Beispiel eben Kohlenhydrate, Eiweiß 4, Fett 9. Das heißt, so im Energielevel liegt er genau dazwischen. Aber in Wein, Bier etc. haben wir ja nicht nur jetzt den Alkohol drin. Da sind noch nicht ein paar Prozent drin. Leider. Nein, da eben hat man ja noch, zum Beispiel wenn du jetzt Süßweine oder liebliche Weine hernimmst, hast du natürlich dann auch noch Zuckermengen drin. Also so genau auffinden kann man das jetzt nicht. Ah, aber wenn man jetzt zum Beispiel die reine Alkoholmenge hernimmt, interessant ist immer, sich ein Achtel vorzustellen. Also ein Achtel Rot. Genau, ein Achtel Rot. Weiß man halt, okay, der hat jetzt, weiß ich nicht, wie viel Prozent hat er, 12. Der Wein, genau. Dann weiß man, dass in einem Achtel 12 Gramm Alkohol drinnen sind. Dann kann man sich das ganz kurz hochrechnen. Ah, man muss immer aufs Achtel schauen. Das geht nämlich bei allen Alkoholikern so. Dann kannst du es nämlich vom Prozentualen abrechnen. Und das Achtel, ich meine, das sagt ja. Das irgendwie sich aufrechnen oder nicht? Ja, ich würde mir diese Berechnungsmethode eigentlich heute mal anschauen. Es ist eigentlich ziemlich einfach, weil es ist ja... Das ist ja der Promillegehalt drinnen. Also das kann man eigentlich sehr leicht ausrechnen. Und das findet man ganz leicht im Internet, falls das jetzt... Ich will da jetzt aber nichts Falsches sagen. Weil eben... kennst du eigentlich überhaupt die maximal akzeptable Menge vom Alkohol, wo man sagt, okay, das ist jetzt noch nicht körperschädlich? Es wird zwischen an und einer Kiste Bier liegen. Circa. Nein, manchen Leuten ist das schon klar, dass so zwischen 10 und 20, also 10 ist für Frauen und 20 Gramm für Männer, wo man sieht, nämlich, dass es hier wieder keinen Ausgleich der Geschlechter gibt. Ja. Wir kriegen wieder weniger. Wir kriegen weniger Gehalt und weniger Alkohol. Nein, es liegt daran, Männer haben einen höheren Muskelmasseanteil und Frauen haben halt weniger Volumen, mehr Körperfettanteil und deswegen... gibt es halt weniger große Verteilungsräume für den Alkohol. Und was sind jetzt 10 Gramm? Wie ist das auch? 10 Gramm? Ich frag dich ja. Also, wenn 10 Gramm, das sagt man so, 10 Gramm für eine Frau, maximal pro Tag. Ja, das war jetzt ein Seiterl Bier oder ein Achtel Wein circa, okay. Oder 2 Zähl Schnaps. Einmal am Tag, maximal, das ist 5 Tage maximal in der Woche und mindestens 2 abstinente Tage, damit sich der Körper wieder regenerieren kann. Also Montag bis Freitag jeweils einen Schnaps, Samstag, Sonntag frei. Ja, bei Männern ist es doppelter. Das heißt, so Pi mal Daumen, ein halber, also ein Bier, ein halben Liter, ein Viertel Wein oder Schnaps. Da haben wir alle schon mal mehr getrunken, ja, die meisten. Ja, also so von der Menge her trinke ich, also wenn ich da mal Alkohol trinke, dann trinke ich auch mehr, wie das. Weil es ja lustig ist manchmal. Naja, und es bleibt dann ja nicht mehr arm. Also diese Genusstrinker, die ich da ihren Rotwein da trinken, das Achtel da oben, wegen dem Resveratrol, wegen dem sekundären, wegen dem Stoff, der da drin ist, der einfach so gut ist für das Herz-Kreislauf-System. Aber ich meine, ja, ich weiß nicht. Ich trinke dafür, ich schaue, dass ich oft dann halt trotzdem während der Woche nichts trinke. Damit du dann am Wochenende mehr trinken kannst. Ja, genau. Da spart man es dann zusammen und dann kann man am Wochenende 4 Seiten. Das stimmt nämlich Biere. Nicht. Es spart sich nämlich leider nicht zusammen. Die Leute, klar, das werde ich dann immer gefragt. Und, ich lese gerade, mit 2 Liter Wein deckt man 70%. Das ist bei mir waren es 100%. Naja, ist eh wurscht. Das spart sich halt leider nicht zusammen. Ja, nicht man so. Kann dann einfach voll sagen, ja, ich habe ja quasi 14 Jahre war ich trocken. Ja, ich denke mir halt auch so, ich meine, von 17 bis 30, da kann man halt auch was erleben, weißt? Mit Alkohol. Ja, auch mit Alkohol. Und da kann man ja... Die meine, schlimmste irgendwann so, aber irgendwann sollte man halt einmal nicht nüchterner, sondern irgendwann sollte man halt einfach einmal ruhiger werden. Das tut dem eigenen Körper ganz gut. Nicht im Kopf. Man kann schon interessiert und offen trotzdem bleiben und immer wieder neue Dinge erleben. Aber ich glaube, also ganz ehrlich gesagt, ich will nicht wie so manche Leute in Etablissements, die immer am selben Tisch sitzen, mit 50 dort noch immer sitzen und jeden Abend mich besaufen. Also ich weiß nicht, da finde ich, da hat das Leben auch mehr zu bieten. Ja, das ist halt Anschauungssache. Der eine mag das, der andere nicht. Ja, aber ich will das nicht. Ja, voll, das ist in Ordnung. Du auch nicht? Kein Kommentar. Ja. Wo an der Bar dann schon das Emblem mit dem eigenen Namen. Ja, so wie bei einer Parkbank, weißt du. Ja, genau. Dieser Barhocker wurde gesponsert. Von Recker. Ja, voll. Schleichwerbung, ups. Ja, wir sind in Oberösterreich. Da gibt es nur die Reika. Kulturpunkt. So, zurück zum Alkohol. Kennst du eigentlich die genaue Definition? Von einem Alkoholiker? Alkoholiker nicht, aber ich hab die Wikipedia-Definition ganz cool gefunden. Ja, das Mittel der Wahl, um sich immer zuerst einmal einen Überblick zu verschaffen. Ganz cool von, dass du da steht, klare, farblose, würzig riechende und brennend schmeckende, leicht entzündliche, hygroskopische Flüssigkeit. Stell dir mal vor, das wäre meine Beschreibung. Also jetzt nicht mit der Flüssigkeit, sondern mit Mensch. Klare, Hirn ist klar, farblos, ich bin parteilos, würzig riechend, ja, trifft zu, brennend schmeckend, kommt ganz drauf an, in welcher Situation, leicht entzündlich, durchaus, mein Gemüt, und hygroskopisch. Das passt. Hygroskopische Pia Wildquellner. Das passt. Das haut hin. Jawohl. Dann hast du ja sehr viel gemeinsam mit deinem größten Freund und Feind. Ja, es ist einfach schon die größte Volksdroge. Ja, sicher. Österreich gilt ja als Land der Trinker und Säufer. Nein, ich habe mir immer gedacht, Zweiter oder Dritter sind wir. Als Raucher und Säufer, oder? Mhm. Gehört man so im Ausland. Ja, Chicks sind extrem billig bei uns eigentlich. Viel zu billig. Wir haben letztens bei der Krebshilfe, wo ich auch mit tue, haben wir darüber diskutiert, weil es da eben auch rauchfreie Seminare gibt. Und ich gesagt habe eben, eigentlich müsste das Chickpackerl so teuer sein, dass es so richtig weh tut, weißt du, wenn man sie uns kauft. Mhm. Ja, aber mal schauen, wo sich das hier bewegt. Ja, aber... Beim Alkohol ist auch, weil fast jede alkoholische Flüssigkeit, außer Schnaps oder so, hat ja eigentlich Kohlensäure drinnen, gell? Oder was kennst du? Wein auch nicht, außer der Spritzer? Aber naja, eigentlich hat nur Bier Kohlensäure und Sekt. Most hat auch keinen. Nein, hat schon. Schon ein bisschen, Jani, oder? Nein, den spritzt der auch auf. Der Most hat keine. Was gibt's denn noch? Ja, die ganzen Liköre, das hat alles nichts. Das hat alles keinen, okay. Nein, aber zum Beispiel beim Sekt. Shampoos. Ja. Wie heißt Prosecco, das ganze Klampert. Aber kennst du das, da gibt es ja diese meistens diese ziemlich dünnen Damen, Dann trinken sie auch so ein Glas Prosecco und dann sind sie gleich voll gut drauf. Das geht mir auch so. Das Coole ist, durch diese Kohlensäure wird die... Ja, und weil am besten, die Durchblutung im Magen-Darm-Trakt angeregt wird. Am besten am Vormittag beim Friseur andrängen. Ja, oder in der Galerie. Genau, ja. So einen kleinen Piccolo-Sekt, gell? Da gibt's auch. Vernissagen-Eröffnungen sind zum Empfehlen, da gibt es oft gratis Sekt. Das ist cool. Außer bei unserer Galerie in der Nähe. Da gibt es immer Dosen. Ich finde das auch nämlich Style. Was? Das ist nett, ja. Ja. Aber eigentlich ist ja Alkohol ein Lebergift. Siehst du das Gift? Ist da das bewusst, dass es eigentlich ein Gift für den Körper ist? Gift im Sinne vom englischen Bedeutung, also als Geschenk. So ein Scheiß. Ja, aber ehrlich gesagt, wie es damals in Mesopotamien, wo man ja sagt, okay, da sind draufgekommen, die erste Alkoholverkehrung. Zwischen Euphrat und Tigris. Das zwei Stromland. Wie die das erste Mal diesen Alkohol in diesem vermeintlichen Schafmagen da gemacht haben. Mhm. Und stell dir mal vor, die haben das dann zu sich genommen und das war wahrscheinlich voll das Geschenk. Mhm. Aber diese berauschende Wirkung von Substanzen in unserer Umgebung ist eh was typisch Menschliches. Ja, gibt es in jeder Kultur. Und weißt du, wer als erstes den Alkohol eigentlich erfunden hat? Wer denn? Die Ägypter. Weißt du so? Ja. Die haben ja schon die Pyramiden gehabt. Den Scheiß, schon wieder. Ja, das sind so Halbwissenssachen, die gehören auch dazu. Das heißt, das sind eigentlich mächtige Bierlager. Ja, genau. Opfergabe. Eine riesige Zapfanlage. Nein. In Dreieckspyramidenform. Aber was man halt schon sagen muss, eben gerade diese... Viereckig, Entschuldigung. Ich meine, es gibt ja Achteckig, Entschuldigung. Achteckig? Die Gizeh hat 8 Ecken, aber wurscht. Wirklich? Ja. Aha. Die geht an den 3 Seiten geht die ein bisschen nach innen, damit es beim Antrag, beim Sonnenwende, macht es einen zusätzlichen Schatten auf einer Hälfte von einer langen Seite. Boah. Aha. Welche Art der Dokumentation hast du denn das schon wieder gesehen? Ja, die Pyramiden von, keine Ahnung. Wirklich? Ich weiß nicht, ob es die von Gizeh ist, aber ich glaube schon. Und ja, irgendeine Art der Dokumentation. Jetzt sage ich da aber was. Ich habe mir ja gestern eine Dokumentation über Hexenverbrennung angeschaut. Ja. Und da kommen wir nämlich genau wieder zu dem berauschenden Thema zurück. Weil damals war Weizen so knapp. Und deswegen hat man alle möglichen Kräuter und Sachen halt aus dem Wald mit zusätzlich in das Brot hineingepackt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was, aber ich glaube, da war auch Tropa Belladonna dabei Wolf. Also ein Wolfsrahmgewächs, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, auf alle Fälle fährt das auch und man hat so Halluzinationen und das Gefühl, man fliegt nämlich. Okay. Und die Frauen haben das dann nachher natürlich auch erzählt. Und das war aber, weil das Brot verunreinigt war. Okay. Und deswegen sind die dann auch mal verbrennt worden. Also wenn der Keks fährt, nicht drüber reden. Sonst kommst du im Scheitern vielleicht. Ja. Zumindest im Mittelalter. Stell. Aber ich glaube halt einfach auch, dass dieses Maximale, was man jetzt an Alkohol trinken sollte, und damit es dem Körper jetzt nicht schädlich ist und das, was die Menschen wirklich machen, einfach halt wirklich also extrem auseinanderbricht. Also Theorie und Praxis, da gibt es keinen Zusammenhang mehr. Das ist genauso, kommt mir irgendwie in Österreich ein bisschen vor mit den empfohlenen Fleischportionen. Mhm. Dass das für viele Leute nicht verbiegen. Dass das für viele Leute so nicht greifbar ist, dass der dann eh wurscht ist. Ja, der Österreicher ist halt einfach ein Genussmensch und wenn zum Leberkassel die halbe und die Spacke Malboro fällt, dann ist es halt einfach nicht dasselbe. Mhm. Oder zur Bosnien. Das gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Mhm. Ja. Aber wir haben ja immer ein total starkes Problem mit Adipositas, mit Übergewicht. Ich meine, muss man ja rauchen, wenn man Bier trinkt. Rauchen erhöht ja tatsächlich den Energiebedarf, also den Grundumsatz, den absoluten Ruhe-Energiebedarf um die Hälfte. Abnehmen mit Zigaretten, yeah! Ja. Und viel Kaffee. Ja, nicht um die Hälfte, um was erhöht sie? 10 bis 15%? Ich glaube, es kommt da immer darauf an, wie viel man raucht. Das ist klar. Ja. Ich weiß nicht, ob es da was ganz Detailliertes dazu gibt. Ich weiß nur, dass es auf alle Fälle den Grundumsatz erhöht. Mhm. Und dass man natürlich auch weniger isst, wenn man jetzt aus Langeweile raucht, bevor. Ich habe da mal eine gehabt in der Adipose, das Ambulanz in Wien, also bei den Kindern. Das war ein 14-jähriges Mädel, 13-14-jährig, die hat zu dem Zeitpunkt 1-2 Packerl Chica am Tag geraucht und hat mit der Methode schon 10 Kilo abgenommen. Bam! Ja, was ich so, meine Empfehlung war, da viel hilft viel. Also, wenn man abnehmen will, kubanische Zigarren oder irgendwas gleich schachtelweise kaufen. Und aber eben gerade, dass diese nicht-alkoholische Fettleber einfach auch in Österreich sehr weit verbreitet ist, die in weiterer Folge auch zur Leberzirrhose führen kann, dann hat man den Alkohol, wo man dann auch, natürlich auch eine gewisse Energiemenge zu sich führt. Gleichzeitig muss der über die Leber verstoffwechselt werden, ist ein Lebergift, führt dann auch wieder da dazu. Andererseits essen da manche Menschen auch mehr, wenn sie Alkohol trinken. Das ist dann halt auch irgendwo eine Kombination und auch eine Verbindung, die da einfach stattfindet. Wir sind einfach so viele Gefahren umgeben. Ja, manchmal will man einfach gar nicht wissen. Manchmal will man in den Menschen gar nicht reinschauen. Nein, ich wollte noch nie in einen Menschen reinschauen. Nein? So, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, auf den ich mich heute am meisten gefreut habe. Ja? Ja, wir finden heraus, welcher Alkoholiker-Typ du bist. Ja, ich kann das gleich sagen. Ich trinke gern Bier, Whisky und Gin Tonic. Nein, es gibt den Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon-Typ. Und ich glaube, dass du Alpha bis Epsilon bist. Also ich glaube, dass so viel ist bei dir, sondern dass du unterschiedliche Motive hast. Ja, sicher. Weil der Alpha-Typ, das ist der Erleichterungstrinker. Das kann man manchmal sagen. Habe ich ja vorher gesagt, Entspannung zum Beispiel. Alkohol hilft bei Konfliktbewältigung. Hast du das manchmal? Schau, gell? Also ich habe das auch. Ja, ich versuche meine Probleme zu ertränken, aber diese Schweine können schwimmen. Der ist gar nicht so schlecht. Der Beta-Typ ist der Gelegenheits-Wochenendtrinker. Ich glaube, das bin eher ich, oder? Das bin ich auch. Also aber immer bin ich der Beta-Typ. Ich möchte einmal in meinem Leben der Alpha-Typ sein. Ja, dann reiß dich zusammen. Alpha. Machen wir sie schon nachher noch einen Waschenrobin auf. Ja, und der Gamma-Typ, das ist das süchtige Trinken mit psychischer und physischer Abhängigkeit. Boah, ich brauche ja Bier. Es besteht ein Kontrollverlust. Der Konsum kleiner Mengen löst in der Regel ein unkontrolliertes Trinken aus. Naja. In der Regel darf ich nicht sagen, es gibt schon die Momente, wo ein unkontrolliertes Trinken ausgelöst wird, aber die traue ich mir sagen, halten sie in Grenzen oder zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht passt der Delta-Typ auch gut zu dir. Ja, ich glaube auch. Ja, Delta-Typ. Erzähl mir mehr. Soll ich dir mehr erzählen? Ja, bitte. Der Delta-Typ, das ist der Gewohnheitstrinker. Oh. Mit kontinuierlichem Alkoholkonsum und Unfähigkeit zur Abstinenz. Und das Geile ist dann, in Klammer ist dann noch dabei gestanden, rauscharme Dauerimprägnierung mit Alkohol. Dauerimprägnierung. Willst du dich dauerimprägnieren? Nein. Bin jetzt nüchtern. Hat er mich kein Bier getrunken, weil ich war im Nachtdienst. Ja, okay. Wow. Ja. Und es gibt dann noch einen letzten, den Epsilon-Typ. Und das ist... Was macht der? Das ist der Quartalssäufer. Was heißt das? Der neigt zu periodischen Trinkexzessen. Okay, also hier und da und dann aber volle Hütte. Ja, ich habe mir gedacht, die Quartalssäufer, das sind vielleicht die im Sommer dann immer in die Zeltfeste gingen. Oh, es ist wieder Zeltfestzeit. Ja, wenn aufgrund von Jesus lauter Kramsch am Marktplatz verkauft wird? Krippenzeit? Nein, nicht Krippenzeit. Wie heißt denn das? Du weißt, ich bin nicht religiös, ich halte von nichts. Adventmarkt. Der Adventmarkt, genau. Oder Weihnachtsmarkt oder Wintermarkt. Wintermarkt, ja, genau. Also, ich bin ja für den Wintermarkt. genau. Und dann rennt das eben auch so ab. Ja. Okay. Voll. Wird wieder Zeit zum Klugscheißen? Ja. Das tue ich eigentlich schon die ganze Zeit, oder? Ja, mach weiter. Schlag mich. Nein. Oder piekst mich mit deiner Stricknadel, die du gefunden hast. Du hast mir das schon viel vorweggenommen. Österreich gilt ja als Land der Säufer und der Trinker. Und Raucher, also, oder? voll. also die Höfte. Jetzt verstehe ich nicht mehr, was ich da rausgefunden habe. Also, was mich immer noch schockiert ist, es gibt ja den österreichischen Ernährungsbericht von 2012. Die Zahlen kann man jetzt ganz ernst nehmen oder nicht, wie das erhoben worden ist. Finde ich auch ein bisschen fraglich, ob diese Daten so aussagekräftig sind. Aber auch hat mich schon schockiert ist, dass nämlich der Durchschnittsösterreicher 7% seiner Energiemenge mit Alkohol deckt. Das ist aber die tägliche. Und das finde ich schon sehr hoch. 7%? 7%, das war ein Zehntel von die 2 Liter Wein. Das heißt, 200 Milliliter. 200 Milliliter täglich. Das heißt, jeder trinkt im Schnitt 8 Liter Wein. Ja, da kann man halt nicht mehr von Genuss reden. Finde ich. Das ist zu viel. Ja, weil dann ist Wochenende nicht mehr drin. Mhm. Ja, laut der medizinischen Definition. Da gibt es ja natürlich auch sehr subjektive Ansichten. Mhm. Voll. Ah, 5 Bier habe ich schon noch getrunken vor dem Arbeiten. Und sicher eine Sache. Ja, sicher. Das gibt es ja voll. An der Baustelle. Und dass eigentlich Alkohol ist in Österreich das am gesellschaftlichen höchst akzeptierte Drogengut, was wir haben. Ja, definitiv. Haben findige Wissenschaftler durch exzessive Studien herausgefunden. Zum Glück, die haben sicher Melonen haben die gekostet. Naja, aber was nur wenn man was annimmt, heißt das ja nicht, dass es wirklich so ist. Ja, aber wenn man sich einfach überlegt, es gibt Nichtraucherbereiche, es gibt aber keine Nichttrinkerbereiche. Mhm. Und das ist ja eigentlich so, es ist eher so, dass man schief angeschaut wird, wenn man nichts trinkt. Also ich finde in unserem Umkreis, gerade wenn man jetzt eine Frau ist, so wie ich. Ja sicher, ich schaue immer die Leute schief an, wenn sie nichts trinken. Nein, bei mir ist es voll wurscht zum Beispiel, wenn ich nichts trinke, weil es bei Frauen eher toleriert wird. Aber wenn jetzt ein Mann an einem Abend mal nichts trinkt, höre ich das schon, dass das komisch, also es für komisch befunden wird. Ja. Man kann ja aber dann du bist doch halt auch nie dabei, gell? Man kann ja dann einmal nachfragen, ist er leicht krank oder was hat er denn? Oder? Ah, Thomas. Ja. Na, da kann man sich einmal erkundigen um das Wohlbefinden. Oder es wird eher seltsam betrachtet, wenn wer jetzt einmal nichts trinkt. Je nachdem, keine Ahnung. Kommt halt auch darauf an, was man für Veranstaltung und Etablissement besucht, keine Ahnung. Das stimmt schon. Wenn man jetzt in einer Bar ist, ist das was anderes, als wenn man in einem Kindergarten eingeladen ist. Genau. Aber es gibt halt einfach in Österreich sehr viele Orte, wo das Trinken dazugehört. Weil wenn wir uns jetzt in die... Kino. Zum Beispiel in den USA, in Kinos, wirst du nirgendwo Alkohol finden. Ja, die USA. Ja, die sind sowieso schräg. Also da bin ich ja froh, dass wir uns nur besaufen und einfach, das ist der langsame Tod, weißt? Mhm. Aber wieder schießt uns wenigstens nicht. Ja, das geht sich noch aus. Zum Glück gibt es eine gute Waffenscheinprüfung. Ja, aber dieser Psychotest, den du dort ablegen musst, der ist ja auch lächerlich. Das habe ich mal gesehen in einer Doku. Da sitzt der Psychologe und dann fragt er dich, und was willst du denn da mit der Waffe? Und der erzählt das dann ein bisschen. Mhm. Obwohl, ja, die sind ja schon, die haben ja immer ein Studium hinter sich und so. Die werden da schon, die werden das hoffentlich zwischen den Zeilen lesen, ob er irre ist oder nicht. Und dann hast du einen Kreuzerlest. Sind Sie Terrorist? Nein. Haben Sie böse Absichten? Nein. Ja, aber passt, ein gemeinsamer Freund von uns bei der Stellung, zu dem haben sie ja gesagt, ja, bringen Sie Ihre psychischen Probleme in den Griff, dann warten Sie für den Dienst an der Waffe perfekt geeignet. Das ist ja der ausgeglichenste Mensch, den ich kenne. Aber der Psychologe hat das anders gesehen. Ja. Dann ist er zum Zivildienst verbannt worden, oder? Nein, untauglichen. Ah, okay. Ist eigentlich auch nicht so blöd, gell? Naja, aber ich habe schon oft gehört, dass du Probleme mit dem Führerschein geben kann, wenn du psychologisches Gutachten negativ ausfällt bei der Stellung. Dann hocken sie beim Führerschein mehr nach und dann können mehr Kosten auf die zukommen. Weil das war bei der Stellung schon ein Gesprächsthema unter den Stellungsburschen. Und wenn man sich jetzt komplett blöd stellt, dass man halt einfach untauglich ist. Aber das Risiko ist dann nicht wert, wenn du eventuell den Führerschein verlierst, das was stimmt, ich da gehört habe. Aber habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe es auch noch nie wirklich, also ich kenne niemanden, dem was das passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Sachen, was vom Amtsarzt quasi über die Stellung diagnostiziert werden, dass sie die dann in den Krankenmärkten büttern, weiterhin natürlich okay. ein bisschen. Oder es ist komplett getrennt, ich kann jetzt da nicht also garantieren. Ich sage es eigentlich recht oft. Aber ich muss, also jetzt weg von dem Stellungsthema, weil da fühle ich mich einfach ausgeschlossen. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Immer wieder über den Alkohol. Ja. ich glaube, es ist einfach wahnsinnig schwierig, diese Mengen einzuhalten, dass man wirklich so wenig trinken sollte. Und ich glaube, dass das einfach bei uns auch ein bisschen realitätsfremd ist. Aber ich zum Beispiel persönlich, für mich ist das der richtige Weg, dass ich schaue, dass ich während der Woche in Alkoholkonsum einfach wirklich strikt meide. Das wäre gelingt mir nicht immer. Ich habe eh immer Ausnahmen, weil wir sind eben keine totalitären, also ich bin keine totalitäre Persönlichkeit, die was hundertprozentig fix durchzieht. Aber so während der Woche, dass ich ihn eher weckerlasse und am Wochenende dann schon mal Alkohol trinke, aber mittlerweile bleibt es eigentlich dann oft bei einer halben. Ich meine, das ist dann ja eh schon zu viel eigentlich wieder. Aber das ist ja Blödsinn. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein halber Liter Bier am Tag. Es gibt schon einen Gewöhnungseffekt da, aber halt. Also nicht, wenn du es jetzt jeden Tag machst, sondern einfach, wenn du hier und da Bier trinkst. Wenn jetzt eine Frau also irgendwie da jetzt statt dann seit ihr Bier trinkt. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, sehr individuell und du sollst halt einfach versuchen, da deinen Körper auch noch zu umhören, aber es ist halt schwierig wahrscheinlich. Ja. Also umso mehr Bier, desto unverständlicher wird man ja. Ja, und dieses große Problem dieser Omnipräsenz halt einfach, das ist das. Ja, und dass man halt, gibt's nur den Alkohol. Ja, und dass man jetzt ja auch wirklich vielleicht überlegt, muss ich meine gesamten Abende und Nächte eigentlich nur mit dem Saufen ausfüllen, sondern kann ich nicht eigentlich auch andere Dinge machen? Und außerdem, manche Dinge, die uns ja betrunken, total Spaß machen, wirken nüchtern immer. Und muss ich dann nicht eigentlich überlegen, wieso wirken die eigentlich bei mir nicht? Und muss ich mir nicht eigentlich was anderes suchen, was mir ja total realistischer flasht. Und eben anders, was mich so stört ist, immer wenn ich trinke, dass ich dann so hungrig werde. Ich habe letztens, wie wir dann heimgekommen sind, habe ich diese ganzen Schokoküsse zusammengegessen. Ich war abhängig. Fressflasch. Ja, total. Ja. Das kennt man eh, wenn man nach dem Trinken und bei einer Bar oder bei so einer Imbissbude vorbeigeht und dann kauft man sich zwei Türen im Sonderhalb über die Pizza und verdruckt alles so lang. Nachher ist ein Übel und man schläft auf der Couch. Das muss halt einfach manchmal sein. Ja, mich nervt das einfach und das zum Beispiel würde ich nicht jeden Tag haben wollen. Ja, das weil das führt in weiterer Folge, ja, also zum Übergewicht oder dass ich halt einfach mehr essen. Dann nimmt man sich dann nachher dann schon wirklich selber was mit zum Saufen, dann nimmt man sich einfach dann ein bisschen Salz und Kartoffeln mit zum Trinken, so zwischendurch. So ein gesunder grüner Smoothie, gell, mit so geschrotteten Leinsamen drinnen oder dann gleich ein paar Chiasamen. Nein, klassisch, einfach einen Sack Kartoffeln mitnehmen, die war schon gekocht, sind wieder in den gleichen Sack rein und... Man merkt, wir kommen aus dem Müffel. Das war Butter dazu. Ja, die Leinekartoffeln, ja, die Leute, die das nicht kennen, die da mal wirklich laut. Also Leinekartoffeln, extrem fein. Und was ist mit dem Kerne? Wir prallen nicht so mit Leinöl. Das ist unser Geheimtipp. Ja. Das ist, was? Ertappt. Ja, nein, ich stehe halt voll drauf. Aber jetzt komme ich eigentlich auch schon, oder kommen wir einfach auch schon zur letzten Frage. Kannst du dein Leben ohne Alkohol und ohne Rausch vorstellen? No. Geht das in dein Lebenskonzept einer ausgewogenen Lebensweise mit hinein? Nein. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht. Gerade auf Bier möchte ich nicht verzichten. Zeitlang habe ich sogar echt einmal alkoholfreies Bier getrunken. Ja. Aber es ist nicht dasselbe. Das glaube ich. Aber ich glaube, dass man einfach, wo man immer sagt, der Genusstrinker, ich glaube, dass man das voll verlernen mit der Zeit, dass es wirklich nur um die Masse geht. Ja, man kann ja Massen genießen. Ja. Und das Schädel wäre am nächsten Tag. Ja, aber eben dieses in kleinen Schlucken zu trinken, das wirklich auch in einem kleinen, gediegenen Umfeld. Lass den Trichter einfach einmal weg. Boah, hast du schon mal Bierbank gemacht? Nein, da habe ich mich geweigert. Da habe ich mich bis jetzt strikt geweigert. Ja. Beim Novarock habe ich einen gesehen, der das mit so einem schwarzen Erisdorf-Wodka gemacht hat. Ja, das machen sie mit allem Jägermeister. Aber der hat das auch gesoffen, aber das war so eine große Flasche. Ja. Auf einmal. Mhm. Und der hat nur mal so geschaut, dann hat er irgendwie so gewirkt, als ob sie seine Augen nach innen dran. dann ist er nur so über den Weg gestolpert und ist voll in eine Zerte reingefallen. Und keiner hat was gemacht. Sie haben alle nur gelacht, der hat bestimmt eine Alkoholvergiftung gehabt. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Damals war ich noch nicht so mutig. Heute würde ich sofort die Rettungskräfte holen, die Samariter in einer schönen Outfits. So, und jetzt sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Dankeschön. Es hat uns sehr gefreut. Vorher, wenn Sie noch Anregungen, Fragen oder uns eure interessantesten Trinkerlebnisse berichten wollt, dann könnt ihr das gerne auf unserer Facebook-Seite machen. Oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht auf unserem Instagram-Account. Ihr findet uns einfach unter Kostverfechter. Kostverfechter? Und, ja. Und es wird nie gefallen, kreuzt ihr? Ja, natürlich. Es wird gefallen, wenn ihr einfach uns das nächste Mal wieder zuhört. Und da sprechen wir über ein anderes Thema. Über welches Thema sollen wir beim nächsten Mal sprechen? Drehen wir mal auf an dem großen Rad mit unseren vielen Ideen. Und? Ja, Niete. Niete? Wir überlegen es mal aus. Oder ist das schon eine Idee?